Die Posterausstellung beschleunigen wir mit der großen Triebkraft der Selbsthilfe und der eigenen Stärkung den siegreichen Fortschritt des Sozialismus, wurde am 24. Januar im Internationalen Kulturhaus Pyongyang eröffnet. Sie wird die Armee und das Volk der DVJK zum Kampf für die konsequente Durchsetzung der kämpferischen Aufgaben aus der historischen Neujahrsansprache von Kim Jong-un kräftig aufrütteln. Zur Schau gestellt sind Dutzende Posters vom Kunststudio Mansude, dem koreanischen zentralen Studio für bildende Kunst, der Kunstuniversität Pyongyang und dem Studio für bildende Kunst des Ministeriums für Eisenbahnwesen. Die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und die Werktätigen in der Stadt Pyongyang besichtigten die Ausstellung.